In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. So, es ist, glaube ich, Tag 9 oder so der Coronavirus-Krise, wenn man es so nennen möchte. Und ich finde, es ist total gut, wenn solche Krisenzeiten sind, irgendwas hat, wo man sich reinsteigern kann. Nebenbei, was relativ ungefährlich dann ist und ein Ablenk davon, zu Hause sich nur monoton mit dem Virenthema und dem Krankheitsthema und dem Todesthema auseinanderzusetzen. Denn wenn man das macht, dann sitzt man ja eigentlich irgendwann zu Hause nur noch und kauft Atemmasken. So wie ich gestern Abend. Ja, irgendwo habe ich noch welche. Also ich habe natürlich relativ wenig Ahnung von Atemmasken, aber dann kam über das Fediverse, kamen Bilder von anderen Fediversianern, die sich die Dinger selber gebastelt haben. Und darauf verwiesen haben, dass es ja so Anleitungen gibt, wie man sich die selber basteln kann. Und das heißt do-it-yourself-mask. Keine Ahnung was, kann ich in die Shownotes packen. Da nimmt man sich selber ein Stück Fetzen, macht da halt so Bänder dran, dass man die festmachen kann am Gesicht. Drei Stück sind da, das finde ich schon mal nicht ganz gute Idee. Kindchen quietscht da hinten. Und von einem koreanischen Doktor, keine Ahnung, ob er wirklich Doktor ist, aber er hat hunderte, tausende Follower, ist das empfohlen, dass man halt in diese Stoffmaske zwei Tempos rein tut. Und die würden dann zumindest irgendwas abhalten. Und das könnte Leben retten. Und da denke ich mir, naja, es könnte wirklich irgendwas abhalten, wenn dich einer anhustet. Und wenn man dann alles andere entsorgt und die Maske danach wäscht, könnte das wirklich was geholfen haben, verglichen damit, dass man einfach so in der Welt rumspaziert und angehustet wird, wobei ich noch nie angehustet worden bin. Also noch nicht. Ich nicht weiß, ob ein Virus sich dann wirklich, wenn man so im Zug sitzt, abhalten lässt von so einem Ding. Ja, also ich habe auf jeden Fall, da stand irgendwie so von wegen, ja, wenn sie keine N70-Maske kriegen, dann machen sie es so. Also irgendwie so, wenn sie eine kriegen, das ist natürlich noch besser scheinbar. Dann kann die noch mehr abhalten. Und ich habe eine N95-Maske, also keine Ahnung, ob die mehr kann, bekommen. Also zumindest hat da jemand gesagt, er würde sie mir schicken gegen Geld. Und da weiß man ja auch nicht, ob das wirklich ankommt. Ja, während aber halt auch die Kontakte unser eins mit Fremdpersonen außer im eigenen Haus, also im eigenen Flur, so, wobei das auch nicht wirklich passiert, doch sehr gering sind. Aber halt im Supermarkt. Und da halten die Leute bei uns in der Ecke zumindest schon mal Abstand, was so die Schlange an der Kasse angeht. Aber immer schlängeln sich irgendwelche Leute halt in den eigenen Gehweg, also vor das Regal, vor dem man da steht. Oder durch die Kassenschlangen durch, wo man auch denkt, das hat jetzt irgendwie dann alles keinen Sinn mehr. Wenn man hier einerseits auf Abstand achtet und andererseits denkt von wegen, oh, da muss ich ganz schnell hin, weil je schneller ich aus diesem Laden raus bin, desto besser. Also, manche Leute scheinen da irgendwie gedankenlos zu sein oder ja, das sind die Leute vielleicht auch, wenn sie panisch sind. Da denken die nicht mehr sachlich ruhig nach. Ich glaube, das hatte der Flusskiesel auch, dass das auch nicht unnatürlich ist. Schnell zu handeln, in Panik und keine Ahnung was. gescheitert bedacht. Das ist wahrscheinlich eine Leistung des Gehirns, sich selber dann zurückzunehmen, Einhalt zu gebieten und zu sagen, wir machen das jetzt ein bisschen ruhiger. Ja, und die stupide Arbeit, die ich hier zu verrichten habe, ist das Rausrupfen von Moos und Gräsern, die meines Erachtens nicht in den Rasen gehören. Weiß, wie ich im Feediverse natürlich sofort gemerkt habe und belehrt wurde. Auch Leute gibt, die sagen, von wegen alles drin lassen oder so. Vor allen Dingen das Moos und Klee. Hier ist Madamchen, die jetzt, glaube ich, genug hat und wieder rumlaufen will. Und nach Bobo schreit, aber Bobo gibt es hier nicht. So. Die hat brav ihren Frühstücksteller hier geleert. Bitte, Katja. Und ich habe auch so vor unserem Türchen ist jetzt für mich so die Ecke, wo ich dann das Brot hinschmeiße, wo die Vögel hinkommen können, um sich das abzuholen. Wir sind ja am Ende der Gartenlaube und da haben wir eigentlich keinen Besuchsverkehr. Guck mal, auch das Zeug, also den Weg davor auch so nutzen, wie man das selber möchte, weil es kommt ja eigentlich kein anderer da vorbei. Und wenn man hier Brot wegschmeißt oder irgendwo hinschmeißt, das ist auch am nächsten Tag weg. Mandarine nicht so, aber Brot ja. Wir haben auch inzwischen 3 Bäume gepflanzt. Man soll ja Bäumchen pflanzen, bevor das Weltenende naht. Ich bin jetzt hier in der Laube, deswegen hört sich gerade wieder ein bisschen anders aus weil das sind so kleine Sachen. Ne? Die sind natürlich eigentlich unbedeutend, aber ich habe hier nur ein kleines Aufladegerät und das brauche ich halt auch für die USB-Box, die Lautsprecherbox. Und die muss ich jetzt gerade mal reintun, wenn die Kleine hier rumtrollen möchte und nicht Musik hören will. Ja, hier hast du halt ein kleines Areal von 480 Quadratmetern. Und man kann halt gedankenlos, ohne darauf zu achten, wer hier uns rumstromert, sich frei bewegen. Also zum Beispiel auf dem Spielplatz ist das ja immer anders. Es ist ja sowieso was anderes, weil meistens andere Eltern da sind, die irgendwelche Kommentare abgeben oder wo man darauf achten muss, irgendwann die Schaukel zu verlassen, weil andere Kinder da auch mal hinwollen. Und so, ja, das ist dieses, man hat den Kram nicht für sich alleine. Das ist halt schon was Schönes in so einem eigenen kleinen Garten, wo auch niemand vorbeikommt, wo das Tor zu ist und gar keiner reinkommen kann, so ohne Probleme. Ja, wie gesagt, hier das Moos rauszupfen und den Rasen machen. Das ist noch eine Arbeit für den ganzen Sommer. Das relativ Schöne ist, momentan hast du ja hier keinen Besuch, zwangsläufig. Und man muss es jetzt auch nicht so perfekt aussehen. Heißt, wir haben hier schon einige braune Löcher, da wo man das Moos rauszupft, da wird es braun. Und ich finde, je mehr Moos hier rauskommt, desto mehr Rasen hat schon mal Chancen, da wieder Platz einzunehmen. So. Hier ist unsere kleine Müllhalde in der Ecke. Und zwar, das ist eine Ecke, die wir ansonsten halt nicht sehen. Und da ist es mir, glaube ich, in den nächsten paar Monaten egal, was hier rumfliegt. Und da kommt, glaube ich, auch kein anderer und mosert was wir nicht alle hier rumstehen haben. Wobei, es sind ja besondere Zeiten. Da meckert, glaube ich, sowieso keiner. Hier haben wir noch Pappe von den drei Bäumen, die ich geordert habe. Auch hierhin einfach hingeschmissen. Das ist auch das Schöne, wenn man noch relativ viel Platz hat. Ich glaube, wenn man immer hier richtig sehr eingewöhnt hat, dann kommt auch irgendwie so viel Kram dazu, dass man keinen Platz mehr hat. Aber noch haben wir mehr Platz, als wir richtig beanspruchen. Und da kann man in das Häuschen neben, ein Holzhäuschen neben dem normalen Bau hier, auch mal irgendeinen Kram reinschmeißen, sodass man irgendwann noch viel Platz zum Gucken hat. Hier viel Rasenfläche und viel Weite. Das ist auch eigentlich das, was ich bei meinen Eltern immer sehr schätze. Oder sehr geschätzt habe, als ich halt von Düsseldorf wieder zurückkam und dann am Küchentisch saß und einfach nach draußen gucken konnte und man konnte Sachen beobachten. Und Vögel angucken. Und so und dachte von wegen, das ist schon Land, das ist schon geil. Und im Grunde haben wir das jetzt auch selber. Der wesentliche Unterschied ist halt, dass man hier an der Hauptstraße wohnt und eine gewisse Geräuschkulisse halt direkt nebendran hat. Wobei meine Eltern haben die Autobahn, die auch nicht weit weg ist. Als Hintergrundgeräuschkulisse. Und die überhört man da eigentlich immer. Manchmal kommen Leute, die auch vom Land kommen und merken, was ist das denn für ein Geräusch hier die ganze Zeit? Aber wenn man da wohnt, hört man das gar nicht mehr so. Außer wenn man darauf achtet, natürlich. Ja, hatte ich ein Thema? Ich weiß gar nicht mehr. Also, es ist nicht schlecht, einfach eine stupide Arbeit zu haben nebenbei. Die lenkt ab. Und wenn man hier im Gärtchen ist, kann man sich ja auch nicht anstecken, so richtig, glaube ich. Ich weiß nicht, wie aktiv dieses Virus ist, ob es irgendwie so durch die Luft kommen kann. Ich weiß nicht, ob man schon alles weiß über die Verbreitungswege dieses Virus, aber ich glaube, man geht davon aus, dass es sich wie die anderen Corona-Viren im Grunde verhält und dann doch nur von Mensch zu Mensch übertragen wird. Ist auch ganz interessant hier. Manchmal trifft man hier irgendwie ganz komische fette Raupen. Denkt sich, wo kommst du denn her? Was bist du eigentlich? Ja. Ja. Weil der Flusskiesel auch meinte, dass er schon irgendwie so unter dem Eindruck der Situation steht, sagen wir es mal so. Wobei ich glaube, der hat auch einen Balkon. Den haben wir ja nicht. Das wird also bei uns relativ spannend, wenn nächste Woche Regentage angesagt sind. Das ist natürlich toll für den Garten. Da kann sich alles entwickeln, was er braucht. Vor allen Dingen die Bäume, die wir gerade gepflanzt haben. Aber wenn es blöd läuft, weiß ich nicht, ob wir in den Garten kommen. Wobei, muss ich den Müll wieder entscharren. Auch Regen ist so etwas, was dann gar nicht so unbedingt abhält. Denn hier ist man ja doch näher am draußen als bei uns in der Wohnung. Und da ist es einfach eine gewisse Auflockerung im Alltag, wenn man mal was anderes sieht. Und wie gesagt, sich auch woanders frei bewegen kann. Das hat schon viel was für sich. Wobei, wenn ich alleine leben würde, wie der Flusskiesel, dann, und der hat, glaube ich, der hätte einen kleinen Balkon. Dann würde ich mir, glaube ich, solche kleinen Inseln zu Hause auch schaffen. Der ist ja, glaube ich, gerade aber auch noch beruflich tätig. Im Homeoffice. Und ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man im Alltag wirklich was zu tun hat. Also, das sind ja alles jetzt nicht die intellektuell herausragendsten Arbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil man sich nicht so intensiv da reinsteigern kann. Außer wenn man vielleicht irgendeinen Beef mit den Kollegen anfängt. Weiß ja nicht, ob das so etwas ist, was empfehlenswert ist oder gerade funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie funktioniert Mobbing in Krisenzeiten, das weiß ich auch nicht. Hören die Leute damit auf? Vermissen die Leute das? Was machen die Leute, die sich daran aufgeilen? Will man das wissen? Es gibt so Pflanzen, die wollen nicht raus. Ja. Also ich habe da ein Vorbild, ja, aber ich bemerke es mit Interesse, dass die Kurze sich auch hier sehr gut alleine beschäftigen kann. Es ist ja auch noch alles Neuland hier für sie, was Gras ist, was im Gras sitzen bedeutet. Die hat ja auch einen kleinen Sandkasten und ja, mal interessiert sie sich für den Sandkasten, mal sitzt die gerne im Gras rum. Das ist ja gerade, wenn die Sonne scheint, eigentlich sehr interessant. Hier rennen manchmal irgendwelche kleinen Würmer rum. Das ist bei ihr nicht etwas, was sie anekelt, sondern das ist, findet sie, glaube ich, ganz interessant. Und da kann man auch noch die eigenen Fingerchen angucken und zählen oder so, oder irgendwelche Geschichten sich ausdenken. Ja, also ob es der eigene Garten sein muss, das vielleicht nicht, aber dass man halt so kleine Orte hat für sich, die man vielleicht auch frei hält von den beängstigenden Nachrichten von draußen. Wobei das natürlich auch so ein Ding ist. Einerseits so beängstigend, andererseits es kommt dieses menschliche Interesse daran, dass irgendwas kaputt geht. Auch. Also man guckt nach anderen Ländern und sagt, warum sind denn die so stark betroffen oder müssten die nicht noch intensiver betroffen sein? Ne, also heute Morgen kam halt auch, also ich folge dem Chris Paulsen, ein ganz guter Musiker, den ich in der Fußgängerzone von Osnabrück kennengelernt habe, wo er die Leute zum Mitsingen animiert. Der, wenn ich es richtig verstanden habe, gerade in seinem Haus ist in Frankreich. Keine Ahnung. Also mit Straßenmusik scheint man sich noch ein bisschen Kohle verdienen zu können. Ich habe keine Ahnung. Ist eigentlich Amerikaner. Und deswegen hat er halt einen Blick auf Amerika und hat er gerade gepostet, dass bei MSNBC sich ein Moderator sehr deutlich von der Position von Donald Trump gerade distanziert hat, der die Todesgefahr des Viruses in irgendeinem merkwürdigen Zusammenhang mit einer Todesgefahr die bestünde, wenn die Wirtschaft abflaut oder kaputt geht oder so weiter und so fort. Was der Moderator halt für absolut grotesk hält. zu sagen, also wenn die Leute nicht arbeiten gehen, dann machen die Selbstmord. Also können die doch besser zur Arbeit gehen, wo halt der Virus lauert. Und so weiter und so fort. Und da merkt man schon, das große Interesse, sich über Amerika dann aufzuregen, das ist dann nicht mehr so da, wenn man eigentlich dasselbe Problem vor der Haustür hat. Und da ist es dann schon schade, wenn so ein bisschen die kritische Presse fehlt, die sich gerade, wenn man meine Heimatpresse anguckt, da, die sich daran ergeht, irgendwelche Geschichten von zu Hause aus zu erzählen, wo ich denke, also die Geschichten hat man jetzt wirklich selber. Und schön, dass ihr nichts zu tun habt, aber es gibt schon Leute, die doch noch was anderes zu tun haben. Dem müsst ihr nicht erzählen, wie man die Langeweile in den Griff bekommt. Und das ist auch etwas, das habe ich gerade noch nicht. Also aus dem normalen Rhythmus heraus grundsätzlich für Beschäftigung zu sorgen. Wolltest du da rein? Kannst gerne da rein. Ui. Hier ist eine Schaufel, hier ist eine Hake. Das ist ein Sieb. Ja, also gerade wenn man so ein bisschen an seiner Internetseite bastelt oder sehr viele Sachen hat, die man, an denen man basteln kann, ohne dass man da einen zeitlichen Druck hat. Das ist also das, wovon ich halt eben geredet habe. Immer was haben, wo man sich zur Not reinsteigern kann. Was für Außenstehende vielleicht blöd aussieht. Also gerade, dass man da so viel Zeit in ein Hobby investiert. Das hilft einem natürlich dann weiter, wenn man sich ablenken möchte. Denn dann vergisst man eigentlich andere Probleme. Das geht damit eigentlich ganz gut. Und gerade so Internetseiten-Krams finde ich, das stört nicht großartig, wenn man das monatelang aufschiebt. Also gerade habe ich von der Königin die Internetseite restauriert, weil irgendwie so, das passiert natürlich, wenn du jetzt was anderes zu tun hast, ne? Mit Kindchen sind die Prioritäten anders und du hängst nicht jeden Abend da so ewig lange vor dem Computer oder tagsüber, um irgendwie so alle Entwicklungen da auf dem Schirm zu halten. Und da habe ich dann doch irgendwann mal Verträge gekündigt. Und ja, im Kleinen das nicht vernünftig dokumentiert und da lief ihre Seite noch auf einem Paket, das ich gekündigt habe. Was zwar nicht viel Sinn ergeben hat. Also kurzfristig irgendwie schon, weil da noch eine Datenbank war und die Domain lief auf einer normalen Datenbank und da hatte ich es noch nicht eingerichtet, dass das WordPress-Blog auch auf auf SQLite laufen kann. Und ja, dann war die Seite auf einmal einfach weg. Und ja, das habe ich 2 Wochen später dann gemerkt wahrscheinlich. Nein, das war glaube ich am 22. Da sind die glaube ich alle ein bisschen ausgelaufen. Oder am 15. und so. Und dann hat man ja noch ein bisschen das Glück, dass so Seiten wie Google, tatsächlich Google und das Internetarchiv, also archive.org, sehr viele von den Sachen einfach noch gespeichert haben. Da ist es dann auch von Vorteil, wenn man auf der Hauptseite die ganzen Artikel stehen hat und nicht nur Teaser, Ankündigungen, keine Ahnung was. Und dann kann man halt gleich die ganzen Artikel aus dem Archiv da wieder einpflegen. Ja. Im Detail ist das, wie gesagt, für Außenstehende völlig uninteressant. Das sind jetzt auch keine Tipps, die man so direkt selber anwenden kann, aber vielleicht im Hinterkopf behalten. Und dementsprechend kann ich also nicht über Langeweile klagen. Mit meiner Tante habe ich telefoniert, die ja riesige Gruppe ist, allein mit ihren 86 Jahren. 86? Ich glaube, sie ist gerade 86 geworden. Ja, sie ist 86 geworden. Ich habe angerufen zum Geburtstag. Und da hat sie dann erzählt, dass es eigentlich ja einigermaßen organisiert ist, dass sie den Kühlschrank mittlerweile voll hat, dass die Putzfrau noch kommt und dass der Gärtner eigentlich auch noch kommt, die dann einen ziemlichen Abstand halten. Der Gärtner halt sowieso, da muss er nicht reinkommen. Und der weiß selber, was er zu tun hat. Und ist, glaube ich, wirklich auch froh, dass er was machen kann. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Leute sagen, der Gärtner muss auch nicht mehr kommen. Da sind die, glaube ich, wirklich froh, wenn man hier und da noch ein bisschen Kohle machen kann. Und das kann man durchaus bei meiner Tante. Da ist viel zu tun. Und viel in Eigenregie. Und ja, wie gesagt, heutzutage ist man, glaube ich, auch ein bisschen froh, wenn man Beschäftigung hat, wo man sich irgendwie denkt, von wegen, ah, das muss jetzt aber noch gemacht werden. Kommt man, glaube ich, nicht so drauf, auf die Idee, wirklich so rum zu bescheißen. Und je besser man das ausführt, desto ja, wahrscheinlicher ist ja, dass man weiterempfohlen wird. Und da noch mehr machen kann. Ja, also ich bin ja gerade bei einer Beschäftigung, die jetzt nicht so intellektuell herausfordernd ist. Man muss ja einfach nur Zeugs rauszupfen. Alles, was nicht Rasen ist. Und aber wenn man das im Sonnenschein macht, also gibt es wirklich blödere Beschäftigung, finde ich. Es gibt natürlich auch schönere. Man kann natürlich im Sonnenschein lesen. Ja, aber das kann man, glaube ich, nicht, wenn man auch noch ein bisschen eine Kurze betreuen muss, was ich ja, während ich hier sabbel, total super hinkriege. Aber ich fördere gerade einfach das eigenständige Spiel von der Kurzen, die gerade aus eigenen Stücken halt auch zum Sandkasten ist und sich dort beschäftigt. Und das ist auch toll hier in der Laube, dass die Kleine halt sagt, von wegen, jetzt gehe ich mal in den Sandkasten. Jetzt möchte ich frühstücken, also eben wollte sie relativ frühzeitig frühstücken. Aber sie weiß auch, dass das so eine Reihe ist. Und das ist natürlich auch ganz lustig, dass die auch die kleinen Würmer irgendwann das einfordern und sagen, jetzt kommt das, jetzt müssen wir das machen. Und es ist nicht so, dass ich hier die zweite Frühstückspause, das zweite Frühstück ist es ja bei ihr, hier einläute, sondern das macht sie selber inzwischen. Liest dann gerne dabei in ihren Büchern rum und dann geht es wieder hier auf die Piste und gerade scheinbar problemlos in ihren Sandkasten. Und jetzt sitzt die da auch so ohne den Papa im Blick zu haben. Sie redet zwar nicht, sondern sie guckt, was man da also machen kann mit den verschiedenen Werkzeugen, die sie da hat. Ja, und das ist halt auch super. Das ist ja das, was man so eigentlich ja, auf dem Spielplatz auch gerne hätte. Sie verzichtet gerade so auf das Schaukeln. Es schaukelt ja gerade keiner. Sie sind ja alle abgesperrt und unter Strafe gestellt, dass du das machst. Und wir haben ja noch keine Schaukel. Weil das natürlich auch so ein Ding ist, da könnte man gucken, was gibt es da eigentlich für Dinger und ob wir das hier in den nächsten paar Monaten schon angehen, weil wir hier in der Laube so die grundsätzlichen Sachen abgesehen vom Ausforsten des Rasens jetzt schon alle angegangen haben und teilweise halt schon beendet haben. Also wir wollten Obstbäume hier stehen haben. Und die Königin wollte eigentlich in die Gärtnerei im Nachbarort, weil ich halt auch gar nicht weiß, also ich habe die Gärtnerei online gar nicht gefunden, die sie dann meinte. Da gibt es aber einige Gärtnereien, die Obstbäume haben, die einen beraten können und so weiter und so fort. Da weiß ich aber gar nicht, ob die gerade aufhaben dürften. Jetzt erschrecke ich mich doch mal hier vor so einem Regenwurm, der irgendwo aus dem Loch kommt. Man hat sich früher nie vor Regenwürmern irgendwie erschreckt und sowas. Jetzt hat man irgendwas Kaltes in der Hand und sagt, ah! Ich habe war auch nicht so scharf drauf, eigentlich so im Nachbarort zu fahren und dort unbedingt einen Baum zu kaufen. Und dann mal online geguckt, was da gibt. Und dann gab es da auch einen Händler, der mit Beratung halt irgendwie so online was gemacht hat. Das klang schon mal nicht schlecht, was er da hatte. Ich weiß nicht, ob die Obstbäume dann besser sind als andere. Aber dann sind die einzelnen Gärtner sind online auch unterschiedlich gut unterwegs und bei Amazon halt bin ich dann auf einen gestoßen, der halt Obstbüsche haben, verkauft hat. Und zwar irgendwie auch in, wie ich dann erst gesehen habe, 2-in-1, also du brauchst ja eigentlich zwei Bäume, damit die Sachen sich gegenseitig befruchten. So mein Kenntnisstand, also da gibt es glaube ich ganz wenige, die sich selber befruchten. Und dann habe ich halt da einen gesehen, der so Duos sozusagen verkauft hat und die waren dann auch nicht so teuer. Zwetschge und Mirabelle haben wir da und zwei Apfelsorten und zwei Birnensorten. Und da dachte ich, naja, okay. Sechs Bäume kriegen wir wohl irgendwo hin, müssen wir aber mal gucken, wo wir die dann genau ansetzen, damit wir uns ja noch genug Platz lassen. Da ist die Kleine schon wieder auf dem Rasen, dass die also genug Sonne kriegen, aber halt. Ja, hier bin ich glaube ich auch schon wieder am Ende des Rasens und da ist mein Freund der Wurm wieder. Katja, hier ist ein Wurm. Interessiert uns nicht. So, und dann kam der Kram an und war schon, keine Ahnung was. Man macht sich so einen Kopf drauf von wegen, also wird man unterwegs angehalten, weil man hier irgendwie was tut, was nicht Sport ist, sondern was also einfach nur ein Transportieren von A nach B ist. Aber so wild war es dann doch nicht. Man macht sich dann Sorgen, aber so intensiv war dann doch keiner hier auf Kontrolle aus. Irgendwo las ich auch, man ist ja auch eigentlich dabei, erpicht, Leute einzuhalten, die will ich Vergehen machen und jetzt nicht die sich einigermaßen konform verhalten. Und da würde ich ja noch meinen, dass ich mich noch einigermaßen konform verhalte, weil ich mich ja nicht mit irgendwelchen anderen Leuten treffe. Da habe ich ja gestern noch ein schönes T-Shirt gesehen. Ich war schon auf sozialer Distanz, als es noch nicht cool war. Das fand ich auch nicht schlecht. Gibt ja nichts über ein bisschen Humor. In diesen schweren Zeiten. Ja, kam hier an. Also dieses Zeugs hatte ich dann im Garten und habe ich es auch am... wir haben es am selben Tag auch noch eingegraben bekommen. Und dann war ich doch ein bisschen überrascht, dass das Bäume sind mit angeblich 2 Früchten drauf, die dann selbstbefruchtend sind. Also wir haben jetzt 3 Bäume mit angeblich jeweils 2 Fruchtsorten. Da weiß ich dann nicht, was der Nachteil bei so einem Kram ist. Also natürlich, wenn der Baum hinüber ist oder angegriffen ist. Ja, hast du halt gleich 2 Obstsorten weniger. Der Ertrag wird wahrscheinlich auch ein bisschen geringer sein, als wenn ein einzelner Baum da Früchte trägt. Wobei Zwetschgen und Mirabellen befruchten sich gegenseitig, weiß ich auch nicht. Ja, hätte ich mal im Bio aufgepasst, ne? Oder das sind halt 2 Früchte, die sich einfach gegenseitig befruchten können oder individuell sich selbst befruchten können. Jedenfalls haben wir jetzt nur 3 Bäume und die haben wir gleich auch hier hingestellt bekommen. An jeweils sonnigen Plätzen. Also jetzt morgens kriegen die alle ordentlich Sonne ab. Ja. Bienchen. Und bis in die Abendstunden. Und irgendwann, wenn die Sonne wirklich ein bisschen tiefer steht, dann wird es für den Apfelbaum etwas ein bisschen früher schattig. Aber ich glaube, solange der den ganzen Tag in der Sonne steht, ist das schon okay. Also den ganzen Tag vorher. Es ist doch einiges an Gräsern, die irgendwie so wehtun. Die zwicken. Und wenn man das den ganzen Tag macht, kommt man nach Hause und irgendwie hat man ein totales Jucken dann irgendwie so an den Handkuppen. Aber gut, dann kann man sich darüber auch noch aufregen. Ja, infektionsmäßig sind wir gerade, glaube ich, bei 30.000 Infizierten in Deutschland und 51.000 in den Vereinigten Staaten. Hier sind natürlich auch ein paar Leute mehr. Da ist das unterm Strich wahrscheinlich weniger. Aber es bleibt ja nicht dabei. Geht immer weiter und je mehr du Leute hast, desto mehr hast du irgendwann an Leuten, die infiziert sind. Simpelste Mathematik. Ja. So, und ich glaube, ich kann auch gleich schon wieder auf die Uhr gucken. Wann wir hier einpacken, die Kleine pennt ja am liebsten noch zu Hause. Okay. Zu Hause pennst du am liebsten. Und nicht hier, es ist auch noch nicht so sonderlich warm im Haus. Also zum Spielen und Rumrennen, das hat alles super. Aber schlafen ist bei ihr immer noch so ein Ding von, naja, 1,5 Stunden unterm Strich. Und wenn man nach sich selber geht, ich glaube, wenn man noch so ein 1,5-stündiges Schläfchen hat, da Da nimmt man, glaube ich, auch gerne den Luxus mit, das in seinem Bettchen zu machen und nicht irgendwo auf einer Pritsche. Hier haben wir noch, wir haben so ein Reisebett, aber wir haben noch nicht eine Matratze dafür. Noch so ein Projekt, was man eigentlich auch gerade angehen könnte. Eine Matratze für die Kleine. Und somit ist bei uns zu berichten, wir haben noch einiges an Baustellen, die wir beackern können, wo wir uns Gedanken drüber machen können. Oh, ich glaube, die Kleine möchte auch noch mal ein bisschen rumgießen. Das können wir auch noch mal machen. Und dann alles zusammenräumen und so, das dauert dann auch wieder so ein bisschen. Und dann möchte man pünktlich zu Hause sein zum Mittagessen. Wie gesagt, wenn man da so ein bisschen in Selbstorganisation was zu tun hat im Alltag, dann kommt man eigentlich auch ganz gut über die Zeit. Ja, meine Tante sagte von wegen, also ich frage ja immer, ob sie genug zu lesen hat. Dann, ja, da hat sie noch ein Nöcher. Da ist sie nicht auf dem Trockenen, wenn man denn den Kopf hat zum Lesen. Das ist momentan vielleicht auch eher die Schwierigkeit, so abschalten zu können, dass man an der Lektüre noch seinen Spaß hat. So, und jetzt habe ich, glaube ich, auch genug gelabert. Hätte noch mehr zu labern, aber man möchte auch nicht so viel machen. Das waren die Eindrücke von heute aus der Laube. Und lasst euch was, damit ihr morgen noch was zu tun habt. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.